like a flame. Ohne Porsche nun wäre ich heute Porsche Buscher Band. Booty Pretty Boy Floyd zu Money Mayweather. Kein Boogie Woogie Dance Bad Back. Nicht du Penner, na 90s Kid. Wird jetzt Daddy mit der Day Day. 2K10 war noch Harry Kane, Baby, ey. Killer da wohnt in der Bad Boy Day. Der billige Butter stalkt mich groß. Die Old Black Tupac, Black Panther, fuck Luke. Und ich bin dein Gegenteil, nämlich Lucky Luke. Darf Raider keiner kennen, ich bin dein Fatih Luke. Bill Cosby auf Deutsch, bist der Cosby Player. Würde ich cosplayen, Bro, nur als Brody Player. Bubble Parts, make it punks up. Fuck my enemies. Bei die Bucket, aber vor der Kette, bei der Scheide, bei der Fucker, Kutte, bei der Packung, Jade. Schau dir das Team, Ghosty Ghost, Bro. Cop Killer Mountain, Brücke Down Town. Bombay Abba, Alibaba, Fatty Rubber, Motherfucker. Bass, Bass und Pepper Rang für Layla. Bass, Bass, Paralare Layla. Ja, Trap, Mark. Club and Spotify. Anyway, spot me guaranteed that I'm fly. Guaranteed that I'm fly. Spot me fly. Pop party, Portoya. Spot me fly. Pop bunny, champagne. Spot me fly. Lemon ice cube.